Der Geist des großen Löwen. Stell dir zum Beispiel einen Sapiens vor, der folgende Geschichte herumerzählt. Hoch oben in den Wolken lebt der Geist des großen Löwen. Wenn ihr brav macht, was er von euch verlangt, werdet ihr nach eurem Tod ins Geisterreich aufgenommen und bekommt so viele Bananen, wie ihr essen könnt. Gehorcht ihr ihm nicht, frisst euch ein großer Löwe alle auf. Natürlich ist die Geschichte Quatsch, aber wenn trotzdem 1000 Leute daran glauben, werden alle gemeinsam tun, was der Löwengeist von ihnen verlangt. Und schwupps, arbeiten 1000 Leute zusammen, obwohl sie sich eigentlich gar nicht kennen. Du könntest dann daherkommen und sagen, der Geist des großen Löwen möchte, dass ihr alle auf einem Bein steht. Und schon balancieren 1000 Leute auf einem Bein. Oder der Geist des großen Löwen möchte, dass ihr euch alle eine Kokosnussschale auf den Kopf legt. Zack, plötzlich laufen 1000 Leute mit einer Kokosnussschale auf dem Kopf herum. Und falls jemand nicht an den Geist des großen Löwen glaubt, wäre er schon von Weitem erkennbar. Wenn du sagst, der Geist des großen Löwen möchte, dass ihr alle zusammenkommt und gegen die Neandertaler kämpft oder einen Tempel baut, dann ziehen 1000 Menschen zusammen in den Kampf oder stürzen sich gemeinsam in die Bauarbeiten. Wenn du sagst, der Geist des großen Löwen möchte, dass jeder von euch dem Priester im Tempel eine Banane opfert, damit ihr nach eurem Tod in die Geisterwelt aufsteigt und Bananen in Hülle und Fülle habt, dann wird der Priester einen Riesenhaufen Bananen bekommen. Das ist etwas, das nur wir Sapiens tun. Nie im Leben könntest du einen Schimpansen überreden, dir eine Banane zu geben, indem du ihm versprichst, dass er sich nach seinem Tod im Schimpansenhimmel satt fressen kann. Kein Schimpanse würde dir das glauben. Nur Sapiens glauben so etwas. Und deshalb regieren wir die Welt, während die armen Schimpansen in unseren Zoos herumhocken. Klingt das alles verrückt in deinen Ohren? Findest du es unvorstellbar, dass irgendwelche Geschichten eine solche Macht haben? Dass sie bestimmen, was in der Welt passiert? Dann schau dir nur mal die Erwachsenen um dich herum an. Tun sie nicht andauernd die verrücktesten Dinge? Einige von ihnen tragen seltsame Hüte, weil sie hoffen, das würde irgendeinem großen Gott gefallen. Andere weigern sich, bestimmte leckere Speisen zu essen, weil sie glauben, der große Gott hätte es ihnen verboten. Wieder andere führen Krieg gegen Menschen am anderen Ende der Welt, weil sie meinen, der große Gott hätte es ihnen befohlen. Oder sie spenden einen Haufen Geld für den Bau eines riesigen Gebäudes, weil sie annehmen, der große Gott würde das von ihnen erwarten. Und wenn ihre Kinder fragen, wozu brauchen wir dieses Gebäude? Warum müssen wir so komische Hüte tragen? Wieso müssen wir Krieg gegen Menschen am anderen Ende der Welt führen? Dann erzählen die Eltern wahrscheinlich all die Geschichten, an die sie und die anderen Erwachsenen glauben, damit auch die Kinder tun, was der große Gott wünscht. Wir wissen nicht, wann der Sapiens mit dem Geschichtenerfinden begonnen hat. Aber es muss sehr lange her sein, zu einer Zeit, als die Zwergmenschen von Flores und die Neandertaler noch lebten. Wir wissen auch nicht, was genau sich die Sapiens damals erzählten. Vielleicht ja wirklich Geschichten vom Geist des großen Löwen, von einer Kreatur, die aussah wie ein Mensch mit einem Löwenkopf. Tatsächlich haben Archäologen eine solche Menschenstatue mit Löwenkopf entdeckt. In der Stadelhöhle in Baden-Württemberg. Sapiens haben sie vor etwa 32.000 Jahren geschnitzt. Und weil eine solche Kreatur natürlich nie gelebt haben kann, muss sie von den Sapiens, die damals in der Gegend siedelten, erfunden worden sein. Wir wissen nicht, welche Geschichten man sich über den Löwenmenschen erzählte, aber wenn Tausende von Leuten daran glaubten, dann schweißte sie das zusammen. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl machte sie stark und überlegen und half ihnen, die Neandertaler zu verdrängen, die dort vorher gelebt hatten. Doch irgendwann müssen die Menschen aufgehört haben, an den Löwenmenschen zu glauben. Seine Geschichte geriet in Vergessenheit. Die Skulptur wurde weggeworfen. Und obwohl sie nun wieder ausgegraben ist, kann man die Legende, die sich um die Figur rankte, nicht mehr zusammenpuzzeln. Stattdessen gibt es heute andere Geschichten, an die die Leute glauben.